Bye.

We'll be right back. Die H3 Club Night live in Kassel in den Messhallen. Das war DJ Massimo aus dem Warehouse in Köln und weiter geht's mit DJ Pierre aus dem Aufschwung aus in Kassel. DJ Club Night live in Kassel aus den Messehallen. Das war DJ Pierre vom Aufschwung Ost und weiter geht's mit Mate Garlic aus Köln. Thank you. We'll be right back. almost able to hear it. I remember real clearly. One of the brightest, maybe students I've had. And that was intended to be a couple. Thank you. Das war Mate Garlic aus Köln in der H3 Klappbeit aus Kassel. Weiter geht's hier in den Messehallen mit Perplexa. Viel Spaß! Thank you. If you dance it with somebody, We'll be right back. I'd like to play a little tune I just composed not so long ago.